hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! München! Ganz Deutschland im Live-Ticker-Exzess. Alle starrt auf den Uli Hoeneß Steuerprozess. Ein Urteil von 3,5 Jahren für Steuersparen des Bio-Waren. Ein Bett im Zellblock, denn du fühltest dich frei beim Zahlen der Steuern. Bald wohnst du in Stadelheim, dann kommen die Bayern zum Besuchen vorbei mit einer Feier. Krise auf der Krim! Während die Welt sich übers Referendum beschwert, das kann doch einen Putin nicht erschüttern, steigt in Russland Putins Umfragewert. Ha, ha, Rasputin, nicht vor Lachen auf den Knien! Bestechlichkeit! Bestechlichkeit! Und keine Netzfreiheit! Netzfreiheit! Und Erdogan schlägt auf Demonstranten ein. Liebe Türken, Erdogan treibt ihr, setzt ihn einfach vor die Tür. SWR 3